Und wir lassen alles andere los. Alles, was uns abhalten will von deiner Herrlichkeit. Alles, was uns zurückhalten will, uns vollkommen in dich hineinfallen zu lassen, Herr. Wir lassen es komplett los, Herr. Wir lassen es komplett zurück, Herr. Wir lassen es komplett hinter uns, Herr. Wir sagen, wir haben nichts mehr damit am Hut, Herr. Sondern wir sind Söhne deiner Herrlichkeit, Herr. Halleluja, wir sind nicht Söhne dieser Welt, sondern wir sind Söhne deiner Herrlichkeit, Herr. Und deshalb sind wir entschieden, übernommen von deiner Herrlichkeit zu leben und nicht anders, Herr. Halleluja, wir sind entschieden, Herr, erfüllt von deiner Herrlichkeit zu leben, Herr. Wir sind entschieden, aus deiner Herrlichkeit zu leben. Wir sind entschieden, in deiner Herrlichkeit zu leben, Herr. Wir sind entschieden, in dir zu fließen, Herr, und aus dir zu fließen. Oh, Heiliger Geist, komm mit den Strömen, Herr. Frische Ströme lebendigen Wassers, Herr. Gieße aus auf uns, Herr. Oh, gieße aus, Heiliger Geist. Oh, rebasandala la monda serere anombo serere andolo. Serere asanono sororo. Ramando serere ne mando sarala. Oh, Ramanala. Oh, lass dich fallen. Lass dich fallen. Lass alles andere hinter dir. Lass es los. Lass deine Gedanken los. Weißt du, alles, was war, bevor du hier in diesen Raum gekommen bist, ist jetzt nicht mehr wichtig. Selbst das, was du vielleicht vorher noch geredet hast, als du in diesem Raum bereits warst, ist auch nicht mehr wichtig. Nichts ist mehr wichtig, außer seine Gegenwart. Nichts ist mehr wichtig, außer seine Herrlichkeit. Nichts ist mehr wichtig, außer er. Außer er. Er ist wichtig. Halleluja. Du bist hier und er ist hier. Und er ist in dir. Und ihm überlässt du dich, seinem Strom und seinem Fluss. Oh, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist, durchflute uns. Durchströme uns. Übernimm uns, Heiliger Geist. Vollständig, Herr. In unserem Denken, Herr. In unserem Fühlen, Herr. In unserem Leben, Herr. Führe und leite du uns, Herr. Oh, Rebasandala Mandala. Yaranando la nara. Oh, Yaranara. Oh, Rama. Denk nichts anderes mehr. Denk nichts mehr. Keine Gedanken der Beurteilung oder Gedanken der Kontrolle oder Gedanken der Sorgen oder Gedanken an irgendetwas anderes. Nichts mehr. Nichts mehr. Das Wort Gottes sagt, verlasse dich mit deinem ganzen Herzen nicht auf deinen Verstand, sondern auf ihn. Halleluja. Und er leitet deine Pfade. Oh, Ore messa cando robo si era la lando lo lo shara ra ra. Oh, se care monde se care na na na. Ore besando la lando lo bo si e shara mandara. Oh, se cana mo se care mando lo lo. Shekara monda sekere de ya sekana la manda la la la. Oh, danke, Vater. Danke, dass aus deiner Herrlichkeit heraus diese mächtigen Weltveränderer hervorkommen und offenbar werden, Herr. Diese Söhne deiner Herrlichkeit, Herr. Söhne des Glaubens, Herr. Söhne der Freude Gottes, Herr. Halleluja. Söhne. Halleluja. Söhne der Liebe, Herr. Und Söhne der Wunder. Danke, Vater, dass du sie hervorbringst in dieser Zeit, Herr. Und dass du sie zurüstest und dass du sie ausrüstest, Herr. Um ein ganzes Jahrhundert mit deiner übernatürlichen Kraft und Herrlichkeit zu prägen, Herr. Wenn du nicht vorher wiederkommst, Herr. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du dieser Welt immer näher kommst, Herr. Oh, und dass deine Herrlichkeit dir vorausgeht, Herr. Deine Söhne und deine Töchter dir vorausgehen, Herr. Danke, Jesus. Danke, dass du uns auf diese Welt gesandt hast, Herr. In diese Welt hineingesandt hast, Herr. Um das Reich deiner Herrlichkeit aufzurichten, Herr. Um dein Königreich aufzurichten, Herr. Halleluja. Um die Reiche dieser Welt oder die Herrschaft unter den König der Könige und den Herrn der Herren zu bringen, Herr. Danke, Vater. Ah, oh, danke, Jesus. Und danke, dass sie herrschen, Herr, im Leben, Herr, und in alle Ewigkeit in Christus Jesus. Danke, Herr, dass durch sie, also durch dich, ich meine dich und ich meine dich auch am Video, dass durch sie den Mächten und Gewalten in der unsichtbaren und in der himmlischen Welt die mannigfaltige Weisheit Gottes kundgetan wird. Dass durch sie den Dämonen kundgetan wird, dass ihre letzte Stunde geschlagen hat. Halleluja! Dass durch sie dem Teufel kundgetan wird, dass sein Ende nahe bevorsteht. Und dass durch sie gleichzeitig den Engeln deutlich gemacht wird, dass du, Jesus, durch dein Erlösungswerk Söhne und Töchter hervorgebracht hast, Herr. Die Frucht deiner Leiden, Herr. Halleluja. Die in alle Ewigkeit mit dem Vater und mit dem Sohn herrschen und regieren werden, Herr. Halleluja. Oh, danke, Vater. Oh, shera mandalala. danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke für den Strom. Danke für den Strom. Danke für den Fluss. Danke für den Fluss des Geistes heute Abend hier. Oh, danke, dass wir geführt und geleitet sind von deinem Geist, Herr. Danke für den Fluss der Lehre, Herr. Danke, Herr, für den Fluss der Offenbarung, Herr. Danke, Herr, für den Fluss der Kraft. Danke für den Fluss der Freude. Danke für den Fluss des Glaubens, Herr. Danke für diesen übernatürlichen Fluss, Herr, der alles Natürliche übernatürlich macht und das Übernatürliche für uns natürlicher als Söhne deiner Herrlichkeit. Danke, Herr. Danke, dass wir als diese natürlich übernatürlichen und übernatürlich Natürlichen hervorgebracht werden in dieser Schule, Herr. In dieser Herrlichkeitslebensschule, Herr. Danke dafür, Vater. Danke für jeden Einzelnen, nah und fern, Herr. Wir preisen dich, Herr. Danke für den mächtigen Fluss deines Geistes, der hier ist, Herr. Danke, Heiliger Geist. Lehre uns, übernimm uns. Herr, lehre uns dein Wort, Herr. Lehre es uns in Kraft, Herr, denn deine Worte sind Kraft, Herr. Deine Worte bestehen in Kraft, Herr. Dein Reich besteht in Kraft, Herr. Halleluja, Herr. Deine Worte sind Geist und sie sind Leben, Herr. Herr, sprich sie zu unseren Herzen, Herr. Und verwandle unsere Seelen und verwandle unseren Körper, Herr. Durch dein Wort, Herr. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Halleluja. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Wow. Wow. Shabba. Wow, da ist was im Raum heute Abend. Halleluja. Oh, das sind Engel im Raum heute Abend. Oh, Sekanama. Da ist eine Präsenz im Raum heute Abend. Eine übernatürliche Präsenz des Herrn. Ich kann sehen im Geist, einige spüren es vielleicht sogar körperlich, wie wenn ihnen eine Hand auf die Schulter gelegt wird. Das sind Engel, die Söhne die Hand wie von hinten auf die Schulter legen. Um einfach deutlich zu machen, dass sie da sind. Die Präsenz Gottes, die Gegenwart Gottes, das Gewicht der Herrlichkeit Gottes, das Herabkommen, die Shekinah der Herrlichkeit Gottes. Oh, danke, Vater. Oh, wir preisen dich in alle Ewigkeit. Wir preisen dich und wir loben dich, Herr. In alle Ewigkeit, Herr, machen wir dich groß und nichts sonst, Herr, deinen Namen, Herr. Du bist so wunderbar, Herr. Nichts und niemand anders ist die Antwort auf alles, Herr, in dieser Welt. Nichts und niemand anders, Herr, gibt uns Schutz, Herr. Nichts und niemand anders gibt uns diese Klarheit, Herr. Nichts und niemand anders ist unser Herr. Halleluja, wir lieben dich, Herr. Oh, wir lieben dich. Danke für deine Gegenwart. Danke. Danke für das Gewicht deiner Gegenwart, Herr. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, wir lieben dich, Herr. Danke, Herr. Oh, unser Blick ist voll und ganz auf dich gerichtet und auf sonst nichts, Herr. Wir lieben dich, Jesus. Halleluja. Oh. Wow. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Sag mal zu irgendjemand in deiner Nähe, du bist natürlich übernatürlich. Sag mal zu irgendjemand, du bist natürlich übernatürlich. Du bist natürlich übernatürlich. Wie auch sonst. Du bist natürlich übernatürlich. Wie auch sonst. Halleluja. Danke für deine Gegenwart. Wow. Halleluja. Du bist natürlich übernatürlich. Oh, Sharamanda. Du bist natürlich übernatürlich. Du bist auch natürlich übernatürlich. Ah, ja. Danke. Halleluja. Seine Gegenwart ist hier. Also in seiner Gegenwart ist es einfach herrlich. In seiner Gegenwart ist es gut. In seiner Gegenwart lebst du auf. Halleluja. Danke, Jesus. In seiner Gegenwart ist Leben. Seine Präsenz ist unser Leben. Wow. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Danke, Herr, dass wir Geist sind, Herr. Halleluja. Und dass wir dir deswegen auf der Ebene unseres Geistes jederzeit begegnen können, Herr. Danke, dass wir von Neuem Geborene sind, Herr. Herr, nicht mehr geistlich Tote, Herr. Und dass wir deswegen dir, dem lebendigen Herr, von Geist zu Geist begegnen können, Herr. Danke, Herr, für den neuen Bund, in den du uns hineingeboren hast, Herr. Der nicht mehr der alte Bund ist, Herr. Nicht mehr der alte Bund in Geboten und Satzungen, Herr. Sondern der neue Bund im Geist und in der Liebe, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Wir haben die letzten Wochen in meinen Stunden uns damit beschäftigt, mit dem ganzen Thema Leben im Geist. Wir haben gesehen, dass das Leben im Geist nach Galater 5,16 der Schlüssel dafür ist, um permanent im Sieg über das Fleisch, die Sünde, den Teufel und all die Umstände, die manchmal in diesem Leben noch so herumstehen, zu leben. Wir haben gesehen, dass es nicht Gesetze und Regeln sind in erster Linie, durch die Söhne und Töchter des neuen Bundes siegreich sind, sondern das Leben im Geist. Wir haben uns außerdem damit beschäftigt, wie wir unser geistliches Leben, unseren Geist, unseren von neuem geborenen Geist stärken können, entwickeln können, sodass die Früchte des Geistes und die Gaben des Geistes immer mehr an uns und durch uns genossen werden können. Halleluja. Frag mal deinen Nachbarn, genießt du mich schon? Bin ich schon genießbar? Das ist die wichtige Frage. Bin ich schon genießbar? Halleluja. Wir haben uns in einer Stunde im Januar haben wir uns angeschaut, wie Fasten unser geistliches Leben stärkt, wenn es in der richtigen Art und Weise angegangen wird und uns damit einfach dieses dauerhafte Leben auf der Ebene der Herrlichkeit erleichtert. Und wir haben uns dann das letzte Mal, als ich gelehrt habe, schließlich bewusst gemacht, dass es kein gottgemäßes Leben im Geist gibt, das nicht tief in der Wahrheit des Wortes Gottes verwurzelt ist. Amen. Gott hat, ich habe es letzte Mal gelehrt, Psalm 138, Vers 2, Gott hat seinem Wort den höchsten Platz gegeben. Amen. Sag mal, das Wort Gottes hat den höchsten Platz. Psalm 138, 2 sagt, Gott hat ihm sogar den Platz noch über seinen Namen gegeben. Er hat sein Wort höher gemacht, noch über seinen Namen. Das heißt, mit anderen Worten, sein Wort ist absolut gültig, ist absolut wirkmächtig und niemand, nicht einmal er selbst, kommt an seinem Wort vorbei. Verrückt, wenn Menschen denken, dass sie am Wort Gottes vorbeikommen können, wenn nicht mal Gott selber dran vorbeikommt. Ja, das ist so, er kommt nicht dran vorbei. Wenn du ihn bei seinem Wort nimmst, wie man so schön sagt, ja, Du nimmst einen Menschen beim Wort. Amen. Wenn du Gott beim Wort nimmst, mit anderen Worten, das glaubst, was er sagt, das ergreifst, was er sagt, dann kann er an seinem Wort nicht vorbei. Das ist der Hammer. Weißt du, manchmal sagen wir, man kann Gott nicht den Arm umdrehen, das stimmt. Du kannst Gott nicht den Arm umdrehen, aber es gibt tatsächlich eine Ebene, wo du sagen kannst, du kannst Gott zwingen durch sein Wort. Amen. Das ist das Einzige. Verstehst du, du kannst Gott nicht zu irgendwas bringen durch Manipulation oder durch deine Vorstellung, indem du einfach sagst, ja, ich will das unbedingt und jetzt bete ich einfach so lange, bis das so ist und alles, was dem entgegensteht, bete ich halt weg. Verstehst du? Wenn das nicht aus Gott geboren ist, funktioniert sowieso nicht. Aber eins funktioniert immer und das ist das Wort Gottes. Amen. Wenn du ihn an sein Wort erinnerst, dann ist er in Anführungszeichen gezwungen, aber er ist gern gezwungen. Amen. Das macht ihm nichts aus, verstehst du? Das ist nicht wie mit dem Arm umdrehen. Ja, das ist so, das ist so, jetzt reicht's langsam. Jetzt hast du mich so lange mit meinem Wort malträtiert, jetzt muss ich tun, was er sagt. Nein, er macht es gerne. Amen. Weil er und sein Wort sind eins. Johannes 1, Vers 1 heißt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Amen. Mit anderen Worten, es ist eins. Deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen. Amen. Das geschriebene Wort Gottes, unsere Grundlage. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir das Wort Gottes in seiner Gesamtheit kennen. Weil weißt du, das Wort Gottes sind nicht einzelne Bibelverse. Sondern das Wort Gottes ist sein Wort in seiner Gesamtheit. Amen. Psalm 119, Vers 160 heißt es, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das heißt, es ist immer die Summe, die Gesamtheit. Damit auch im Zusammenhang. Amen. Wie viele von euch haben schon festgestellt, dass du einzelne Bibelstellen missbrauchen kannst, um alles Mögliche zu beweisen und zu belegen? Amen. Esoteriker benutzen auch Bibelstellen. Pseudo-christliche Sekten benutzen Bibelstellen. Religiöse Geister benutzen auch Bibelstellen. Sogar der Teufel benutzt Bibelstellen. Amen? Ja, er hat Bibelstellen benutzt, als er Jesus versucht hat. Amen? Nur Jesus kannte die Bibel besser. Amen? Und vor allen Dingen kannte er sie im Zusammenhang. Der Teufel hielt ihm einzelne Dinge, hat gesagt, ja, habe ich nicht, er hat ihn in Psalm 91 zitiert, er hat gesagt, habe ich nicht meinen Engeln befohlen, dass sie dich bewahren auf allen deinen Wegen. Ein Vers aus dem Zusammenhang gerissen und damit begründete er, dass Jesus die Zinne hinunterspringen sollte. Amen, um zu beweisen, dass er der Sohn Gottes ist. Aber Jesus kannte das Wort im Zusammenhang. Und die richtige Schriftstelle zu diesem Thema war, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Amen. Deswegen ist so wichtig, dass wir das Wort Gottes in seinem Zusammenhang kennen und verstehen. 2. Timotheus 2, Vers 15 heißt es, strebe danach, sagt Paulus zu Timotheus, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneidet. Amen. Mit anderen Worten, was ist aus der Sicht Gottes ein bewährter Arbeiter in seinem Reich? Was ist ein bewährter Arbeiter in seinem Reich? Erstens jemand, der das Wort Gottes kennt. Um es in gerade Richtung schneiden zu können, musst du es kennen. Um es zu kennen, musst du studieren. Amen. Ja, es fällt dir nicht einfach, weißt du, nicht dadurch, dass du jede Nacht mit dem Wort Gottes auf deinem Kopf schläfst. Deswegen kennst du es noch nicht unbedingt. Wäre nicht schlecht, gell? Halleluja, vielleicht hat es auch Auswirkungen, wenn du es im Glauben tust, aber es ist kein Ersatz dafür, das Wort Gottes zu studieren und zu meditieren. Ich sage immer, es gibt drei Ebenen, dich dem Wort Gottes zu nähern. Das erste ist, du kannst das Wort Gottes lesen. Das ist auch gut. Du liest einfach ein Kapitel, zwei Kapitel, ein ganzes Buch durch. Das ist die erste Ebene, aber es ist die oberflächlichste Ebene. Die zweite Ebene ist, du studierst das Wort Gottes. Das heißt, du gehst mehr auf die Zusammenhänge ein, du nimmst die Querverweise, du nimmst eine Konkordanz dazu, du studierst Worte vielleicht im Grundtext oder wie auch immer, du studierst das Wort Gottes. Und dann die dritte Ebene, und das ist die tiefste Ebene, ist, du meditierst das Wort Gottes. Beim Lesen kannst du viel auf einmal aufnehmen, beim Studieren schon etwas weniger auf einmal, beim Meditieren nur ein bisschen. Amen, aber den tief. Und alle drei Ebenen sind wichtig. Amen. Lesen, studieren, meditieren. Halleluja. Das Ergebnis wird sein, dass du, wie Paulus sagt zu Timotheus, dass du das Wort der Wahrheit in gerader Richtung schneiden lernst. Das heißt, dass das Wort Gottes in dir so lebendig ist, dass wenn du es lehrst, predigst oder einfach weitergibst, nicht alles in Prediger, nicht alles in Lehrer, aber alle sollten das Wort Gottes weitergeben, dass es dann hervorkommt in einer Klarheit und in einer Zielgerichtetheit, die in den Herzen derer, die es hören, tatsächlich dieses neue Leben hervorbringt. Amen. Denn das muss das Ergebnis sein. Wenn das Wort, das du lehrst und predigst, nicht dieses neue Leben hervorbringt in Christus, dann ist es vergeblich ausgegangen. Amen. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Halleluja. 1. Timotheus 1, Vers 5 heißt es, das Endziel aller Unterweisung, also das Endziel aller Lehre des Wortes, das Endziel aller Predigt des Wortes, ist Liebe, sag mal Liebe, Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Amen. Das Endziel aller Unterweisung. Du könntest auch sagen, das Endziel der Unterweisung im Evangelium ist das Leben im Geist in den Söhnen und Töchtern Gottes. Das Evangelium ist gegeben, um im Endziel Leben im Geist hervorzubringen. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, um es hervorzubringen. Römer 1,16. Die Kraft Gottes, ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch die Kraft Gottes. Das heißt, es ist die Kraft Gottes, um dieses neue Leben in den Menschen hervorzubringen. Mit anderen Worten, um sie zu echten Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Halleluja. Das aber heißt schon wieder, dass es nur eine Perspektive gibt, aus der heraus du das Wort Gottes richtig verstehst. Das gesamte Wort Gottes, Altes und Neues Testament, richtig einordnen kannst. Und das ist die Perspektive des Evangeliums. Amen. Ich habe es mal so gesagt, wenn du in einer Kugel, im Mittelpunkt der Kugel stehst, dann kannst du wahrnehmen, dass du in einer Kugel bist. Dann nimmst du alle Abstände richtig wahr. Nur im Mittelpunkt der Kugel weißt du, dass du in einer Kugel bist. Nur im Evangelium, fundamentiert im Evangelium, nimmst du alles, was hier geschrieben steht, richtig wahr. Und alles bekommt seinen richtigen Platz. Halleluja. Das heißt, man könnte auch so sagen, du lehrst das und du predigst das Wort Gottes aus einem Leben im Zeitalter des neuen Bundes heraus. Aus dem Geist des neuen Bundes heraus. Weißt du, du kannst das Neue Testament lernen und trotzdem aus einem Geist des alten Bundes heraus. Dann bringt es nicht Leben hervor. Dann bringt es nicht das neue Leben hervor. Weil wir leben im neuen Bund. Sag mal, ich lebe im neuen Bund. Wenn das Wort Gottes aus der Perspektive oder ich sage mal so, aus dem Geist des Evangeliums, aus dem Geist des neuen Bundes heraus gelehrt und gepredigt wird, bringt es immer Leben hervor. Weil Jesus hat gesagt, meine Worte sind Geist und sind Leben. Amen. Nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes hervorkommt. Sprüche 4,20 heißt es sogar, mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben, sag nochmal Leben, Leben. Denn Leben sind sie denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Das heißt, das Wort Gottes, gerade geschnitten, bringt Heilung hervor, wo Heilung nötig ist. Und bringt Leben hervor, wo vorher tot war. Außerhalb des Wortes Gottes ist tot. Das Wort Gottes zu ignorieren, am Wort Gottes vorbeizuleben, sage ich mal, bringt Tod hervor. Dem Wort Gottes den ersten Platz in deinem Leben zu geben, bringt Leben hervor. Amen. Wie von euch wollen leben? Halleluja. Preist den Herrn. Das heißt, und damit fasse ich das Erste zusammen. Das heißt, wenn du ein gottgemäßes, gesundes, erfolgreiches, fruchtbares, gesegnetes, in allen Situationen siegreiches Leben leben möchtest, dann kommst du an diesem lebendigen Wort Gottes, so wie es hier aufgezeichnet ist, nicht vorbei. Amen. Halleluja. Ja, preist den Herrn. Wenn du es verinnerlichst, dann ruht dein Leben auf einem sicheren Fundament. Dann ruht dein Leben auf einer wesentlichen Säule von Gott geführt zu sein, von Gott übernommen zu sein. Wie von euch wollen von Gott geführt sein? Wie von euch wollen von Gott übernommen leben? Wie viele von euch wollen immer den Willen Gottes tun in ihrem Leben? Halleluja. Preist den Herrn. Warum willst du immer den Willen Gottes in deinem Leben tun? Frage. Ja, Amen, Fred. Genau, weil es das Beste ist. Halleluja. So ist es. Weil es immer das Beste ist. Deswegen willst du den Willen Gottes in deinem Leben tun. Und heute will ich beginnen, ein bisschen darüber zu sprechen, wie wir als Söhne des neuen Bundes geleitet werden vom Heiligen Geist. Geleitet werden von Gott. Ich sage mal zunächst mal, sage ich mal von Gott. Im Heiligen Geist kommen wir dann noch. Geleitet von Gott. Wie du in diesem Willen, wie du sicherstellen kannst, dass du tatsächlich immer und in jeder Situation die richtige Entscheidung triffst. Immer und in jeder Situation das Richtige tust. Immer und in jeder Situation also das tust, was Segen, Sieg, Erfolg, Durchschlag, Fruchtbarkeit und so weiter hervorbringt. Wie von euch interessiert es? Okay. Wie von euch suchen gerade in irgendeiner Frage ihres Lebens die Führung Gottes? Okay, preist den Herrn, Halleluja. Sind wir richtig hier? Halleluja. Und den ersten Schlüssel habe ich dir bereits gegeben. Ich gebe dir oder ich fasse es dir zusammen in Psalm 119, Vers 105. Da heißt es: Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort. Amen. Ein Licht für meinen Pfad. Versuche nie, die Führung Gottes vorbei an seinem Wort zu finden. Sein Wort ist immer deine erste Adresse. Amen. Erstmal sein geschriebenes Wort ist immer deine erste Adresse. Hörst dir lies es, studiere es, meditiere es und höre Botschaften, die klar geschnitten sind. Sprich aus dem Geist des neuen Bundes, aus dem Geist des Evangeliums heraus, gepredigt sind und gelehrt sind, hör dir diese Botschaften an und du wirst tiefer und tiefer verwurzelt sein in dem, was die Bibel als das Wort Gottes bezeichnet. Amen. Wie gesagt, das Wort Gottes sind nicht nur einzelne Bibelverse, sondern das Wort Gottes ist Leben, ist Substanz, ist Kraft, sind Worte, ja, aber nicht irgendwelche Worte. Amen. Sondern auf die Substanz dahinter kommt es an. Halleluja. Sag mal zu deinem Nachbarn, auf die Substanz dahinter kommt es an. Halleluja. Also, du hast das Wort Gottes als eine Leuchte für deinen Fuß, ein Licht für deinen Pfad. Damit hast du schon mal viel besser als zum Beispiel das Volk Israel damals in der Wüste bei Mose, als sie noch kaum etwas von der Bibel hatten. Amen. Du hast schon mal viel besser. Du hast heute den ganzen Ratschluss Gottes in schriftlicher Form. Das hatten sie damals nicht. Amen. Das ist deines Fußes Leuchte. Das ist das Licht auf deinem Weg. Eine Führung des Geistes in Anführungszeichen, die diesem Wort Gottes widerspricht, ist keine Führung des Geistes Gottes. So einfach. Das heißt, hier hast du dein Korrektiv. Amen. Hier hast du dein Fundament. Hier hast du deine Leuchte. Halleluja. Und auf dieser Basis kann dich dann der Heilige Geist führen. Sag mal, der Heilige Geist. Denn dafür ist er unter anderem gegeben. Ja? Jesus sagt ja, Johannes 14, 16 sagt er, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben. Ja? Und dieses Wort Beistand, das da steht, heißt im Griechischen Parakletos, ja? Was so viel heißt wie der zur Hilfe Herbeigerufene. Man kann auch übersetzen, der Fürsprecher, der Fürbitter, der Ratgeber, sogar der Rechtsanwalt. Halleluja. Preis den Herrn, musst nicht immer deinen Rechtsanwalt anrufen, hast noch einen anderen. Halleluja. Wenn irgendjemand dir krumm kommt, dann sagst du, muss ich erstmal mit meinem Anwalt sprechen. Sagst du deinem Chef, mit Ihnen spreche ich nicht mehr ohne meinen Anwalt. Du hast den besten Anwalt. Das ist der Parakletos. Der ist dir gesandt. Hier hast du das Wort Gottes aufgeschrieben. Und dann hast du den Heiligen Geist als ein Sohn Gottes in dir, den Heiligen Geist gegeben als dein Ratgeber, als der, der zur Hilfe herbeigerufen wird, der dich führt und leitet. Johannes 16, 13 sagt es so, wenn aber jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, ist er gekommen? Amen, ist schon gekommen, Halleluja, das war vor Pfingsten. Wenn er gekommen ist, dann wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkünden. Amen. Das heißt mit anderen Worten, wir können jetzt schon mal erweitern, wir können sagen, wir werden geführt vom Wort Gottes und wir werden geführt vom Heiligen Geist Gottes. Oder du könntest es noch präziser, könntest du eigentlich so sagen, du wirst geführt vom Heiligen Geist auf der Basis des Wortes Gottes. Das ist eigentlich der präzise Satz. Du wirst geführt vom Heiligen Geist auf der Basis des Wortes Gottes. So, jetzt sagst du, ja, aber wie werde ich jetzt geführt vom Heiligen Geist? Ja, indem du das Wort Gottes studierst und liest, das ist das eine, das ist die Basis. Aber wie werde ich jetzt geführt vom Heiligen Geist in einer konkreten Situation, die ich im Wort Gottes gar nicht finde? Ja, im Wort Gottes steht ja zum Beispiel nicht drin, du sollst den Job beim Aldi annehmen und nicht beim Lidl. Das steht ja nicht geschrieben. Das heißt, manchmal brauchst du es ein bisschen konkreter, als das, was du da findest. Also, wie leitet uns der Heilige Geist. Und da werde ich heute mit anfangen. Ich werde heute nicht damit fertig werden, aber ich werde damit anfangen, weil das ist ein weites Feld. Eigentlich ist es ganz einfach, aber trotzdem hängt vieles mit dran und es wird vieles uns auch neu einjustieren in unserem Denken, weil es gibt viele Missverständnisse in diesem Bereich. Tatsächlich viele Missverständnisse. Ich sage mal so, viele Christen verpassen die übernatürliche Führung Gottes, weil sie auf irgendeine spektakuläre Führung warten. Amen. Viele Christen verpassen die übernatürliche Führung Gottes, weil sie auf eine spektakuläre Führung Gottes warten. Weißt du, manche übernatürliche Dinge sind spektakulär, aber nicht alle. Viele übernatürliche Dinge sind absolut unspektakulär. Insbesondere die Führung Gottes. Halleluja. Aber wir kommen jetzt gleich dazu. Wichtig ist, ich komme nochmal auf das zurück, was ich vorher gesagt habe. Wichtig ist, dass es einen entscheidenden Unterschied gibt zwischen dem alten Bund und dem neuen Bund. Wichtig ist zu verstehen, dass der alte Bund war gegeben für Menschen, die geistlich tot waren. Richtig, sind wir uns einig? Amen. Du hast im alten Bund Gott sich offenbaren sehen durch einzelne Propheten, durch einzelne Männer Gottes, die er souverän ausgewählt hatte. Du hast im Alten Bund auch gesehen, dass Gott sich offenbart hat durch spektakuläre Zeichen, wie zum Beispiel Wolken- und Feuersäule, solche Dinge. Ja, das war auch Führung. Ja, immer wenn sie sich hob, dann gingen sie weiter und immer wenn sie sich senkte, dann blieben sie stehen. Ich meine, sagst du, hör, meine Güte, Herr, warum machst du es mir nicht so einfach? Ich sag dir eins, er hat es dir viel einfacher gemacht. Du weißt es vielleicht nur noch nicht. Aber tatsächlich ist es im Neuen Bund einfacher als im Alten. Amen. Aber es ist definitiv anders. Weil im alten Bund waren die Menschen geistlich tot. Im alten Bund waren sie nicht von neuem geboren. Im alten Bund waren sie keine Söhne. Ja? Im alten Bund galt noch nicht, was Römer 8, 16 steht. Der Geist selbst, also er spricht vom Heiligen Geist, der Heilige Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Amen. Bezeugt der Heilige Geist deinem Geist, dass du ein Kind Gottes bist. Dann hast du diese Gewissheit. Dann hast du das, was man die Heilsgewissheit nennt. Wenn du es nicht hast, musst du es heute Abend empfangen. Amen. Weil dann braucht es einen entscheidenden Durchbruch in deinem Leben. Jeder, der wirklich von neuem geboren ist, hat in seinem Geist dieses Zeugnis des Heiligen Geistes, dass er ein Kind Gottes ist. Amen. Halleluja. Kannst du mit mir sagen, ich bin ein Kind Gottes? Und damit bist du nicht mehr unter dem alten Bund, sondern du bist in den neuen Bund eingetreten. Die Offenbarung des alten Bundes war nichts weiter als ein Vorschatten auf die Offenbarung des neuen Bundes. Du hast in der Bibel eine fortschreitende Offenbarung vom Alten zum Neuen. Du kannst nicht die Ebene der Offenbarung Gottes im Alten Bund einfach in einen Topf werfen mit der Ebene der Offenbarung Gottes im Neuen Bund. Das geht nicht. Amen. Deswegen kannst du auch nicht zum Beispiel einfach sagen, jetzt als Sohn Gottes des Neuen Bundes, dass du dich einfach 1:1 identifizierst mit Elia. Als Beispiel. So nach dem Motto, ich bin Elia, in mir ist der Geist des Elia. Nein, die Zeit ist vorbei. Amen. Die Baals-Propheten werden nicht mehr öffentlich geschlachtet. Ja, es ist vorbei. Ja, es gab einige in den letzten 2000 Jahren, die da was falsch gemacht haben. Die dachten, sie sind berufen wie Elia, nochmal die Baals-Propheten zu schlachten. Ja, die sind dann oft auf dem Scheiterhaufen gelandet, jedenfalls im Mittelalter. Ja, sicher. Ich meine, das war auch nicht Gott, dass sie auf dem Scheiterhaufen gelandet sind, das will ich damit nicht sagen. Aber sie waren trotzdem verführt. Immer wenn sie dachten, mit menschlicher Gewalt das Reich Gottes durchsetzen zu können, dann waren sie verführt. Gott hat sich nicht dazu gestellt. Amen. Es war im alten Bund noch ein bisschen anders. Gott hat sich voll dazu gestellt, als Elia die Baalspriester ratzefatz alle da abgeschlachtet hat. Ich meine, das musst du dir mal vorstellen, das waren hunderte Baalspriester, die hat er mit eigener Hand, mit eigenem Schwert abgeschlagen. Was das für eine Metzgerei gewesen sein muss an dem Tag. Unglaublich, ne? Sag mal, danke Jesus, dass ich im neuen Bund lebe. Halleluja. Das musst du immer wissen. Der alte Bund ist für geistlich tote Menschen, der neue Bund ist für geistlich lebendige Menschen. Beziehungsweise, so gesagt, der alte Bund ist für geistlich tote Menschen, der neue Bund ist für geistlich lebendige Söhne. Um es ganz präzise zu sagen. Halleluja. Halleluja. Wie wurden die Menschen im alten Bund, oder die Israeliten insbesondere natürlich, weil das war ja das Volk Gottes, die anderen wurden sowieso überhaupt nicht von Gott geführt, also die Heiden in keiner Weise, aber die Israeliten wurden ja von Gott geführt, immer wieder zwischendurch jedenfalls. Amen. Wenn sie sich ließen. Ja. Aber wie wurden sie geführt, wenn sie geführt wurden? Zum Beispiel sehr stark durch Propheten. Amen. Sie wurden durch Propheten geführt im Alten Bund. Was waren Propheten? Propheten im Alten Bund, ich spreche jetzt vom Alten Bund, waren vom Geist Gottes inmitten eines geistlich toten Volkes, vom Geist Gottes erleuchtete Männer und auch manchmal Frauen, in deren Mund Gott spezifisch und souverän sein Wort hineinlegte. Jeremia 1,9, kannst du sehen? Siehe, ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt, sagt er zu Jeremia. Das heißt, zum Beispiel Jeremia oder auch die anderen Propheten hatten souverän von Gott die Fähigkeit bekommen, an der Stelle Gottes zum Volk prophetisch zu reden und sie dadurch zu führen. Das Volk Israel war darauf angewiesen, vom Propheten geführt zu werden, weil sie selber ja geistlich tot waren. Das heißt, es war ihnen unmöglich, die Stimme Gottes zu hören. Sie waren angewiesen auf die Propheten. Deswegen übrigens auch nebenbei bemerkt, weil sie so sehr darauf angewiesen waren, von den Propheten geführt zu werden, und sie wollten ja richtig geführt werden, deswegen waren auch die Strafen für falsche Prophetien so drastisch. Amen, ja, Steinigung, nur ein kleines Stichwort. Ja, das war die Strafe. Warum? Weil es kam auf den Propheten an. Das Schicksal eines ganzen Volkes hing davon ab. Wenn der einfach etwas Eigenes prophezeite, was er nicht von Gott gehört hatte, dann war es fatal. Weil es konnte ja niemand beurteilen. Jeder sagte, der Prophet hat es gesagt. Dann muss es wohl so sein. Es hatte ja niemand irgendwie dem etwas entgegenzusetzen. Das heißt, sie waren dem Propheten tatsächlich ausgeliefert im Alten Bund. Und deswegen war die Verantwortung des Propheten natürlich extrem, extrem hoch. Und deswegen war auch die Strafe für falsches Prophezeien so extrem hoch. Halleluja. Preist den Herrn, sag nochmal danke, dass wir im neuen Bund leben. Halleluja. Wie wird jetzt ein Sohn Gottes im neuen Bund, der ja jetzt geistlich lebendig ist, weil der Heilige Geist in ihm lebt, wie wird der geführt? Halleluja. Römer 8, Vers 14. Fangen wir da wieder an. Wie heißt es? Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wo spielt sich das ab? In deinem Innersten. Der Geist selbst bezeugt unserem Geist, dass wir errettet sind. Und genauso bezeugt der Geist selbst unserem Geist, wo es lang geht. Amen. Der Mensch des alten Bundes wurde primär geführt vom Propheten. Der Mensch, der Sohn des neuen Bundes, wird primär geführt durch das innere Zeugnis. Kannst du dir notieren, das innere Zeugnis. Amen. Das innere Zeugnis. Und ich weiß, jetzt sind schon ganz viele Fragezeichen bei dir im Kopf. Sagen wir, ja, da brauchen wir dann gar keine Propheten mehr. Was ist dann mit dem prophetischen Dienst? Hat es dann gar keine Bedeutung mehr? Kommen wir alles dazu. Amen. Ich glaube an die Wichtigkeit und die Bedeutung des prophetischen Dienstes, absolut. Ich glaube nur, dass die Stellung und die Bedeutung des prophetischen Dienstes im neuen Bund eine andere ist, als es im alten Bund war. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass wir nicht beides miteinander vermischen. Es laufen immer noch zu viele Propheten im Leib Christi rum, die sich mit Elia identifizieren oder mit Jeremia identifizieren oder sich mit irgendeinem anderen Propheten identifizieren. Wenn, dann identifiziert dich wenigstens mit einem Fröhlichen. Halleluja. Ja, oder mit Henoch zum Beispiel, das wäre eine gute Identifikation. Aber verstehst du, das Konzept, ich deute es heute jetzt nur an, ich komme die nächsten Wochen dazu. Aber das Konzept des prophetischen Dienstes im neuen Bund muss ein anderes sein als das Konzept des prophetischen Dienstes im alten Bund. Weil wir anders sind. Amen. Weil wir Söhne sind. Weil wir Söhne Gottes, Söhne seiner Herrlichkeit sind. Und diese Söhne sind in ihrem Geist von Neuem geboren. In dem Moment, wo du von Neuem geboren wurdest, kam der Heilige Geist in deinen Geist und hat ihn vollkommen ausgefüllt. 2. Korinther 5, 17 heißt es, wenn jemand in die Gemeinschaft mit Christus kommt, dann ist er eine neue Schöpfung. Halleluja. In dem Moment kam der Geist Gottes in deinen Geist. Er kam übrigens nicht in deine Seele. Amen. Die muss noch erneuert werden. Da kommt also immer mehr durch. Er kam auch nicht in deinen Körper, sonst wäre er schon unsterblich. Sondern, es wäre auch nicht schlecht, gell? Aber nee, es wäre nicht der Plan, es wäre nicht passend. Halleluja, aber das gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber der Heilige Geist kam in deinen Geist, in dem Moment, wo du von Neuem geboren wurdest. Jesus und der Vater nahmen Wohnung im Geist der Söhne und Töchter. Der Geist aber ist dein wahres Ich. Der Geist ist das Innerste deiner Persönlichkeit. Wenn nun der Heilige Geist, der ja Gott ist, sind wir uns einig, der Heilige Geist ist Gott. Wenn also nun Gott in deinem Innersten wohnt, was ist der einfachste und direkteste und unverstellteste Weg der Kommunikation für Gott mit dir? Wie kann er mit dir kommunizieren am einfachsten? Von Geist zu Geist. Amen. Weil das ist ja nicht, da ist kein weiter Weg. Amen. Er lebt in dir. Amen. Sein Geist lebt in dir. Halleluja. Du bist Geist. Dein Geist ist von Neuem geboren. Das heißt, in deinem Geist gibt es auch kein Hindernis mehr. Verstehst du? Dein Geist kann nicht mehr verunreinigt sein durch irgendwelche anderen Geister. Wenn noch irgendwo Geister sitzen, dann sind sie in deiner Seele. Deswegen werden manchmal die Impulse des Geistes überlagert, weil halt die Seele manchmal noch dominiert und die Geister, die da drin sind. Aber dein Geist ist in Christus, Kolosser 2,9, vollkommen gemacht. Der Heilige Geist lebt in ihm und er hat keinerlei Hindernis, er findet keinerlei Hindernis vor, um mit deinem Geist zu kommunizieren. Der Vorhang ist vollkommen gefallen. Amen. Im alten Bund war der dicke Vorhang vor dem Allerheiligsten für das Volk Gottes. Ging nicht anders, sie waren geistlich tot. Es wäre für sie gar nicht aushaltbar gewesen, im Allerheiligsten sich aufzuhalten. Deswegen gab es einen dicken Vorhang. Aber im neuen Bund ist der Vorhang gefallen. Direkter als mit deinem Geist kann der Heilige Geist nicht kommunizieren. Daran siehst du schon, dass der Dienst des Propheten im alten Bund und im neuen Bund eine andere Bedeutung haben muss, weil Gott ja jetzt einen direkteren Kanal hat. Amen. Gott hat jetzt einen direkteren Kanal zu deinem Geist, als er es im alten Bund hatte. Halleluja. Preis den Herrn. Genau das Gleiche übrigens. Vielleicht, um das abzurunden, genau das Gleiche gilt übrigens für spektakuläre Zeichen, wie zum Beispiel die Wolken- und Feuersäule. Du sagst vielleicht, ach, wäre das schön, wenn ich jeden Morgen bei mir eine Wolken- und Feuersäule hätte, die mir sagt, wann ich aufstehen soll. Auf jeden Fall angenehmer als der blöde Wecker. Ach, wäre das schön, wenn ich auf Arbeitssuche bin, wenn ich einfach eine Wolken- und Feuersäule hätte, um zu wissen, oh, über dieser Firma steht die Wolkensäule oder über jener Firma steht die Wolkensäule und da steht sie nicht. Ach, wäre das praktisch. Aber ich sage dir, Gott hat einen viel einfacheren Weg im neuen Bund, um mit dir zu kommunizieren. Amen. Das ist in dir. Es ist durch das innere Zeugnis. Es ist durch den Heiligen Geist in deinem Geist. Amen. Sprüche 20, 27 heißt es, der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn und durchforscht alle Kammern des Leibes. Das ist interessant. Der Geist des Menschen ist eine Leuchte des Herrn. Was ist eine Leuchte? Eine Leuchte kannst du dir vorstellen wie so eine Laterne. Ja? Okay, die Laterne zündet mal an, dann leuchtet sie. Amen. Dein Geist ist wie diese Laterne und wenn der Heilige Geist in dieser Laterne ist, dann leuchtet sie. Amen. Mit anderen Worten, Gott sagt ganz klar, ich gebe Licht in deinen Geist und dann hast du Licht. Amen. Ich gebe Führung in deinen Geist und dann hast du Führung. Im alten Bund griffen sie zum Beispiel auf Hilfsmittel zurück, wenn gerade keine Wolken- und Feuersäule zur Verfügung stand. Die war ja nicht immer, manifestiert sich ja eigentlich nur bei Mose. Ja? Aber zum Beispiel Gideon, der wollte auch genau wissen, was Gott wollte. Amen. Kennst du Gideon? Halleluja, ein starker Mann Gottes. Aber der wollte auch wissen, was Gott wollte. Pass mal auf, ich lese das mal vor. Richter Kapitel 6. Halleluja. Preist den Herrn, seid ihr dabei? Halleluja. Richter Kapitel 6, Vers 36 heißt es, und Gideon sagte zu Gott, wenn du Israel durch meine Hand retten willst, Gott hatte schon zu ihm gesprochen. Verstehst du? Gott hatte schon zu ihm gesprochen. Er hat gesagt, ich will Israel durch deine Hand retten. Aber Gideon wollte es halt genau wissen. Wie von euch waren schon mal wie Gideon? Okay. Also, wenn du wirklich, also Israel durch meine Hand retten willst, so wie du geredet hast, sagt er, dann siehe, ich lege frisch geschorene Wolle auf die Tenne. Wenn Tau auf der Wolle allein sein wird und auf dem ganzen Boden darum Trockenheit, dann werde ich erkennen, dass du Israel durch meine Hand retten wirst, wie du geredet hast. Und es geschah so. Und er stand am anderen Morgen früh auf und er drückte die Wolle aus und presste Tau aus der Wolle. Eine ganze Schale voll Wasser. Mit anderen Worten, das ist das berühmte Vlies. Amen? Das berühmte Vlies. Er legte ein Vlies aus. Er sagte, ich brauche ein Zeichen. Gott hatte zu ihm geredet, aber er sagte, das reicht mir nicht. Warum? Weil er geistlich tot war. Amen? Gott hatte zu ihm geredet, aber da drin war es nicht wirklich lebendig. Also sagt er, ich brauche etwas im äußeren Menschen. Amen. Ich brauche etwas im äußeren. Und nachdem Gott ihm dieses erste Zeichen gegeben hat mit dem Tau in der Wolle und der Trockenheit um die Wolle, das sagt Gideon nochmal zu Gott. So, schau mal, so ist es. Du kannst sogar, wenn du dich wirklich darauf einlässt, dann kannst du irgendwann ganz uferlos werden. Kannst du ein Vlies nach dem anderen tun. Dann hast du 5 Vliese. Preis dem Herrn. Und Gideon sagte zu Gott, dein Zorn entbrenne nicht gegen mich und ich will nur noch diesmal reden. Lass es mich doch nur noch diesmal mit der Wolle versuchen. Lass es und möge doch Trockenheit sein auf der Wolle allein und auf dem ganzen Boden sei Tau. Also nochmal das ganze Spiel umgekehrt. Und Gott machte es so in jener Nacht. Es war Trockenheit auf der Wolle allein und auf dem ganzen Boden war Tau. Also Gott war gnädig mit dem toten Geist von Gideon. Gott wusste, die Menschen im alten Bund brauchten es im Äußeren. Weißt du, auch Zeichen und Wunder im neuen Bund haben eine andere Bedeutung als Zeichen und Wunder im alten Bund. Zeichen und Wunder im alten Bund waren unbedingt notwendig, um dem Volk Gottes überhaupt zu zeigen, dass Gott dabei war, irgendwas zu tun. Weil sie hatten ja kein inneres Zeugnis. Amen. Sie waren geistlich tot. Zeichen und Wunder im neuen Bund sind nicht dafür da, um den Söhnen Gottes zu zeigen, dass er etwas am Tun ist, sondern Zeichen und Wunder im neuen Bund sind dafür da, um geistlich tote Menschen darauf aufmerksam zu machen oder auch solche, die geistlich noch nicht so entwickelt sind, zu helfen, die Dinge Gottes zu empfangen. Amen. Aber weißt du, du brauchst kein Wunder mehr zu erleben, um zu wissen, dass Gott existiert, oder? Halleluja. Amen. Aber die Ungläubigen schon. Jesus hat gesagt, wenn sie nicht Zeichen und Wunder sehen, werden sie nicht glauben. Das heißt, Zeichen und Wunder sind extrem wichtig. Amen. Trotzdem wirst du nicht geführt durch Zeichen und Wunder im neuen Bund. Halleluja. Du wirst nicht geführt durch Erscheinungen im neuen Bund. Du wirst nicht mal geführt durch Visionen im neuen Bund. Weißt du, Zeichen kann der Teufel imitieren. Also er kann dir alle möglichen Fliese machen. Ja, und dann sah ich diese Frau und dann fragte ich sie nach ihrer Telefonnummer. Und dann sagte sie 3578. Und das war genau die PIN von meiner Kreditkarte. Ein Zeichen. Und weißt du, und ich sage nicht, dass Gott nicht solche Zeichen geben kann zur Bestätigung, dass er durch Zahlen reden kann, durch Dinge in der Natur, durch Schriften, die irgendwo auftauchen. Gott kann durch alle möglichen Dinge zu dir reden. Aber ich sage dir, wenn es nicht mit dem inneren Zeugnis, mit dem Heiligen Geist in dir übereinstimmt, dann vergiss es. Mache nie irgendetwas nur deswegen, weil du sagst, ich habe 5 Zeichen bekommen. Ich habe 5 Zeichen bekommen, dass das meine Frau ist. Aber weißt du, Gott fragt dich, hey, was ist eigentlich in deinem Herzen? Willst du sie überhaupt? Ja. Verstehst du? Ja, ich glaube, wir müssen heiraten. Ich hatte jetzt schon 5 Zeichen. Du bist im neuen Bund nicht geführt durch Zeichen. Du bist im neuen Bund auch nicht geführt durch prophetische Worte. Pass gut auf. Ja, dann hat mir der ein prophetisches Wort gegeben. Das war der Beweis für mich. Also lass dich nie alleine von prophetischen Worten führen. Prophetische Worte sind gut zur Bestätigung. Prophetische Worte sind gut, um vielleicht dir zu helfen, das, was eigentlich in deinem Innersten bereits ist, dir klar werden zu lassen. Aber wenn ein prophetisches Wort, von wem auch immer es kommt, und selbst wenn es ein anerkannter Prophet ist, wenn ein prophetisches Wort jedenfalls momentan vollkommen gegen dein inneres Zeugnis geht, dann zumindest leg es aufs Regal. Spiel nicht verrückt und mach irgendwas, nur weil du irgendein Wort bekommen hast. Ja, der hat mir das jetzt gesagt. Ich glaube, jetzt muss ich umziehen. Weil er hat gesagt, da wird etwas Neues in deinem Leben kommen und neue Orte werden sich dir auftun. Ja, ich muss umziehen. Erstmal ist es gar nicht gesagt in dem Wort. Verstehst du? Er hat ja nicht gesagt, du musst umziehen, sondern er hat nur irgendwas von neuen Dingen geredet. Aber selbst wenn, weißt du, wenn Leute so kühn sind und dir sagen, du musst umziehen, prophetisch, aber du hast es nicht in deinem Innersten. Da ist kein Zeugnis, verstehst du? Du bist nicht tot, du bist nicht abhängig von Propheten, du bist nicht abhängig vom Äußeren, du bist nicht abhängig von irgendetwas, was von außen von dir kommt. Alles, was von außen kommt, kann eine Bestätigung sein, kann dir helfen. Manchmal ist es so, dass wir selber irgendwie wie momentan keinen richtigen Zugang zu unserem inneren Menschen haben und dann kommt ein prophetisches Wort oder dann kommt ein Zeichen oder was auch immer und dann plötzlich wird es dir klar, ja stimmt, das habe ich eigentlich auch schon so gesehen, gut, dass der es nochmal sagt. Verstehst du? Da sind wir schon bei der Funktion des prophetischen Dienstes im Neuen Bund. Amen. Halleluja. Verstehst du? Im Neuen Bund hast du ein anderes Verhältnis zu Gott. Nicht Gott hier und du da, sondern Gott hier. Amen. Hier in dir drin. Verstehst du? Nicht da, wow, Gott hier, ja, durch den Propheten hat er geredet. Und dann fragst du, was ist in dir? Ich weiß auch nicht. Aber der hat es gesagt. Ja gut, dann hat der die Verantwortung, wenn es falsch war. Dann darfst du ihn steinigen, wenn es verkehrt war. Amen. Aber nein, du darfst es nicht, weil es ein Missverständnis ist. Du lebst nicht mehr im alten Bund. Amen. Du lebst im neuen Bund. Du hast selber ein inneres Zeugnis. Sag mal, ich habe ein inneres Zeugnis. Der Heilige Geist spricht zu meinem Geist. Er gibt meinem Geist Zeugnis über den richtigen Weg. Ich bin dankbar für prophetische Bestätigungen, Wegweisungen, äußere Zeichen, aber ich bin nicht von ihnen abhängig und ich tue nichts nur aufgrund solcher Dinge. Amen. Halleluja. Weißt du, als ich damals Gott fragte, nur zum Schluss, ich gebe dir nur mein eigenes Zeugnis zu dem Thema, als ich damals vor 25 Jahren oder was, Gott fragte, was ist der richtige Weg in meinem Leben? Ich hatte damals 2 Möglichkeiten. Entweder hätte ich Pfarrer in der Landeskirche werden können oder ich hätte was lacht ihr so? Frechheit. Also, Ich hätte Pfarrer in der Landeskirche werden können. Oder aber ich hätte einer Vision folgen können, die ich hatte vorher. Ein Traum, den ich hatte, dass ich eine neue Gemeinde gründen würde. Aber verstehst du, ich habe nicht eine neue Gemeinde gegründet, weil ich eine Vision hatte. Oder weil ich einen Traum hatte. Ich hatte sogar ein prophetisches Wort. Aber das war mir nicht genug. Und deswegen habe ich eines Tages zu Gott gesagt, habe ich gesagt, hier ist der eine Weg und da ist der andere Weg. Und damals, ich war auch noch ein bisschen im alten Bund unterwegs, habe ich damals zu ihm gesagt, Herr, jetzt lass Feuer vom Himmel fallen und verzehre einfach das eine. Oder lass einen Engel auf das andere kommen. So dass ich war ein bisschen wie Gideon. Amen. Ich wollte es im Äußeren. Und dann kniete ich vor meinem Sofa, hatte den einen Weg, ich hatte da alles notiert, die ganzen Punkte, das wird das und das und das bedeuten, und da hatte ich das und das und das. Und gesagt, so Herr, jetzt. Und nichts passierte, kein Engel, kein Feuer, keine Wolkensäule, kein Tau vom Himmel, nichts. Aber plötzlich hörte ich ganz klar in mir eine Stimme. Und die sagte, in meinem Geist sagte etwas, ja, was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich? Und ich dachte, was für eine Frage. Es geht doch darum, was du willst. Amen. Damals war mir noch nicht bewusst, was in Philipper 2,13 steht. Er ist es, der in uns, in euch bewirkt, das Wollen und das Vollbringen. Wodurch, durch den Heiligen Geist in dir, bewirkt er das Wollen und das Vollbringen. Das heißt, durch das Zeugnis in deinem Innersten führt Gott dich. In dem Moment, wo ich das verstand und sagte, ja, Gott meint es ja ernst, da war mir klar, was ich wollte. Ich hatte es vorher bloß nicht zugelassen, das Wollen zu wollen, weil ich so Angst hatte, den Fehler zu machen. Also hatte ich mir einfach nicht getraut, das zu wollen, was ich eigentlich wollte. Amen. Aber in dem Moment war es erledigt. In dem Moment wusste ich, wo die Führung Gottes lang geht. Verstehst du? Gott führt dich durch das innere Zeugnis. Halleluja. Steh mal auf zum Schluss. Halleluja. Das nächste Mal machen wir weiter. Danke, Vater. Danke, Vater, für dein Wort, Herr. Danke, Vater, für dein Reden, Herr. Danke, Heiliger Geist, dass du jeden Einzelnen von uns, Herr, lehrst, Herr, den inneren Menschen, den geistlichen Menschen, den Geist hervorzubringen, dem Geist die Vorfahrt zu geben, Herr, und so geführt zu sein, Herr. Herr, nicht vom Spektakulären, Herr, nicht vom Äußeren in erster Linie, Herr, sondern geführt zu sein von deiner Stimme, Herr, in unserem Innersten, von diesem inneren Zeugnis. Dein Geist, Heiliger Geist, du gibst unserem Geist Zeugnis, Herr. Und deswegen, wenn wir ganz, ganz genau hinhören und einfach all die anderen Überlagerungen wegtun, dann wissen wir eigentlich, was du willst. Weil wir dann nämlich wissen, was wir wollen. Und wir wissen es nicht aus unserem Fleisch und nicht aus unserer Seele, sondern wir wissen es, weil wir durch deinen Geist erleuchtet sind, Herr. Weil diese Leuchte angezündet worden ist durch den Heiligen Geist, Herr. Und Vater, zum Schluss dieser ersten Stunde zu diesem Thema segne ich jetzt jeden Einzelnen, Herr. Segne jeden Einzelnen, Herr, mit diesem Lernen, Herr, dein Zeugnis wahrzunehmen, Herr. Ich segne jeden Einzelnen damit zu lernen, Herr, diesem Zeugnis die Vorfahrt zu geben. Ich segne jeden Einzelnen damit, Herr, zu lernen, all die Dinge, auch die äußeren Dinge, richtig einzuordnen, Herr. Und sie sind ja nicht verkehrt, prophetische Worte sind ja nicht verkehrt und Zeichen und Wunder sind auch nicht verkehrt und auch äußere Zeichen sind nicht unbedingt verkehrt. Und wenn du mit Gott einen Deal machst wegen einem Vlies und er so gnädig ist und darauf eingeht, ist auch nicht verkehrt, nur der Schiedsrichter muss dein inneres Zeugnis sein. Amen. Nur, letztendlich liegt die Verantwortung da. Halleluja. Und nicht im Äußeren. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du jeden Einzelnen auch ganz klar davor bewahrst, Herr. Herr, durch äußere Dinge irregeführt zu werden, Herr. Durch irgendwelche Zeichen oder irgendwelche vermeintlichen Bestätigungen, Herr. Auch durch irgendwelche Menschen, Herr. Es wird auch dadurch nicht göttlicher, dass nicht nur zwei Menschen, sondern fünf Menschen das bestätigen. Sondern es wird nur dadurch göttlich, dass dein Zeugnis in unserem Geist uns Zeugnis gibt. Herr, und dass dieser Friede in unserem Herzen ist, von dem Paulus sagt, dass er der Schiedsrichter sein soll. In Jesu Namen, so segne ich jeden Einzelnen mit immer klarerer Führung deines Geistes, Herr. Mit immer klarerem Leben, Herr, in der Führung deines Geistes, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Oh, Shabbasina. Danke, Herr. Wow. Danke, Herr. Danke, Herr, dass es für uns im neuen Bund viel einfacher ist als im alten Bund, Herr. Halleluja. Wir müssen nicht Ausschau halten nach irgendetwas im Sichtbaren oder irgendwelchen Gänsehautgefühlen oder irgendetwas. Auch so schön es alles ist. Halleluja. Preist den Herrn. Sondern wir wissen, wir haben die Führung Gottes beständig in uns drinnen, Herr. Und alles, was wir lernen müssen, ist darauf zu hören, was der Geist unserem Geist sagt. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Amen. Amen. Preist den Herrn. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Jesus, für dein Wort. Das nächste Mal geht's zu diesem Thema weiter. Jetzt machen wir 5 Minuten Pause, damit ihr immer noch ein bisschen Zeit hat, weil wir werden eine zweite sehr spannende halbe Stunde noch haben. Die Irme wird heute ein sehr spannendes Thema anfangen, nämlich das Thema, und das hängt auch mit der Führung des Geistes übrigens zusammen, das Thema Liebe. Halleluja. Also in 5 Minuten geht's weiter mit dem Thema Liebe. Halleluja. Amen.